FM. Es ist 23 Uhr. Ihr hört Eintopf aus Gold auf Bald FM. Heute mit dem Thema Cool. Am Mikrofon ist Diviam Hoffmann. Herzlich willkommen. Why they lie to the people? Why the world is so evil? Why can't you cool? Just let me cool. Walking explosives, stressing all of the time. Why can't you cool? Just let me cool. Don't sucker, sucker. Don't take me for no sucker. I just want to cool. Just let me cool. Don't sucker, sucker. You're such a motherfucker. Just let me cool. I just want to cool. Just cool. Obong JR ist das hier, zu Beginn der Sendung Eintopf aus Gold auf Byte FM. Just Cool, eine Single aus diesem Jahr, nachdem 2022 das Debütalbum von Obong JR erschienen ist. Obong JR aus Nigeria kommt er, lebt aber seitdem er 17 ist in London und kam da mit der ganzen Lo-Fi-Beat-Szene auch in Kontakt, mit denen er zunächst Musik gemacht hat. Some Nights I Dream of Doors, so hieß dann das Debütalbum. Just Cool heißt der neue Song und der gibt uns den Anlass, heute eine coole Sendung zu planen. Vielleicht sorgt die ja auch bei euch für Abkühlung, vielleicht aber sorgt sie zumindest für Durchhaltevermögen im Sommerregen und für einen ziemlichen Groove hier zu Beginn, woran Obong JR nicht unbedingt unschuldig ist. Wir hören ihn nochmal an der Seite von Little Sims, Point and Kill. I do what I want, I do what I like, I know what to face, I no fear, nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what to face, I no fear, nobody, nobody. Abi. Hey! Family no go so far, oh, in my lifetime. They be fine doing proper, no lie lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor. Riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie. Bougie, akile, oh I fancy. When I see a type, one time kill. If I born it, it's mine. You can't stop me, hey. You can't stop me, oh. You can't stop me, one time kill. You can't stop me, oh. Little Sims zusammen mit Obong JR und einem Kurzfilmvideo dazu. Zu diesem Lied gibt es darin die beiden zu sehen als eine Art Bonnie und Clyde, ein Gangsterpaar in Nigeria, rasen über die Straßen und grooven in der Disco. Point and Kill, ein Song von einem Album von Little Sims, Sometimes I Might Be Introvert, heißt dieses Album, oder als Abkürzung SIMBI oder auch Simbi, was wiederum der Spitzname der Rapperin Simbiyato Ajikawo alias Little Sims ist. Sometimes I Might Be Introvert, S-I-M-B-I, Simbi, dieses vierte Album von Little Sims, das steht seit Ende Juli nun auch auf der Liste der 500 besten Platten aller Zeiten. Da kann ich eigentlich nur zustimmen, aber hat sowas überhaupt noch Bedeutung? Das ist eine ganz andere Frage. Abgedatet wurde diese Liste nach 19 Jahren vom deutschsprachigen Rolling Stone und auf jeden Fall ist die Platzierung auf so einer Liste ein Zeichen dafür, dass dieses Album von Little Sims eines ist, das länger hält und dass man sich länger anhört. Little Sims mit Sometimes I Might Be Introvert. Im letzten Winter kam der Nachfolger zu diesem Album, der mit 10 Stücken nicht auf die epische Länge seines Vorgängers kommt, aber sonst dem vom Rolling Stone gelisteten Sometimes I Might Be Introvert in nichts nachsteht. Ich finde diesen Nachfolger sogar noch ein kleines bisschen besser, dank Tracks wie diesem hier, Gorilla von No Thank You von Little Sims. Sim Simma, who got the keys to my blood clot? Bimma, big time driller, monkey to gorilla. Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink 42 and smoke cigar. Name one time where I didn't deliver. Silent figure, I was just on the ends, dropping gems with my friends. I got a 3310 and a pack of blems. Then got the gold, full black, circle back again. Rapping when nothing progressive was happening. Ooh. pain tolerance couldn't break us. Pay homage if you respect how we came up. Cool, cool. Trying to get to the paper, hitting from Jamaica might do me a favor. True. Big simmer, dipping 10 toes in that ice cold river. Bank got bigger, been a different species. Tunes in a locker, been waiting to unleash these. It's a no show if you can't guarantee fees. I ain't got one threat to consider. Heaven and earth attached to one pillar. Rest in peace to Mac Miller. New Sims dropped to shake the whole shit up. What's next? We'll be here for months talking about prospects. Staying on my job, yes sir. When rain is against her, I'm river resistant on my polyester. Run through the jungle, they should have never let her. Cuts and wounds, I hope never will fester. Yeah, big art collector, silent investor, film director. Beating on my chest, going ape shit, putting in a grave shit. Ain't life what you make it, yeah, it is. Cutting through the jungle in an all black fitted hat low, incognito living. Introvert, but she ain't timid. My art will be timeless, I don't do limits. No. Be very specific when you talk on who the best is. How can I address this? Basically, the rest is almost like to me what a stain to a vest is. You ain't dropped nothing in my eyes, I'm impressed with. Please don't be offended. But I'm not in the business of pretending. I've got lines if you wanna get renting. I'll find the agony on and get venting. Stop flooding my mentions with bullshit. Talking on Sims like she's someone you went school with. Awkward. From day you've been the cool kid. Raps lost hope and faith from restoring. Don't ask my opinion on shit, cause to make you feel good about yourself is exhausting. I got bangers out in the world soaring, and I got bangers in the vault I've been hoarding. Yeah, true, I got tennis in the morning. Before I start swinging, that man's gonna need a warning. Red light whenever I'm recording. Red light on the forehead of the informant. See, I'm the only one on Gorilla. Sims is back, yeah, just got Rilla, yeah. No choice now but to fill us. I know the streets will love it like I brought my skin up. So simmer down, little homie, simmer. All that talk get you rubbed out quicker. I'm cut with a different scissor. From the same cloth as my dear ancestors. That's why this shit gives you the shivers. I'm that cold. Higher. Going higher. Higher. Going higher. Higher. Yeah, we are. Higher. Say what? Keep that. Yeah, it's about time. We got the just dues for the world we put in over a decade in this bitch, you know? Yeah, man. Woo! Say he never called another woman me or more. So I opened up the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in. Hey, what's up? This is Little Sims and right now you're listening to Byte FM. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Me v'là perdu dans la foule. Relax, baby, be cool. Tout le monde, il est ma boule. Relax, baby, be cool. Ça me donne la chair de poule. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Je marche comme une somnambule. Relax, baby, be cool. Dans cette foule qui me saoule. Relax, baby, be cool. C'est sûr, je vais perdre la boule. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Dans cette foule qui roule. Relax, baby, be cool. J'ai peur de me casser la goule. Relax, baby, be cool.

Die Hamburger Musikerin Ilge Nur mit Cool. Einer ihrer ersten Songs und immer noch einer meiner liebsten Songs von ihr. 2019 kam ihr Debütalbum. Danach hat dann die Hamburger Musikerin einige Zeit in Kalifornien verbracht. Und nun, da gibt es neue Musik, die auch von der Stadt Los Angeles inspiriert ist. Neue Musik von Ilge Nur, Purple Moon heißt dieses neue Stück. 2019 erschien ihre erste Platte, ein neues Album soll später dieses Jahr kommen und auch noch eine Tour im November, dann selbstverständlich präsentiert von BytefM. Purple Moon heißt, wie gesagt, diese erste Single daraus, bei dessen Namen ich zuerst an Nick Drake denken musste, an sein berühmtes Album Pink Moon, ein Album, das 50 Jahre alt ist, von einem Künstler kommend, Nick Drake, der dieses Jahr 75 geworden wäre. Aus diesem Anlass des runden Geburtstags widmen sich nun auf einem Album einer Kompilation 32 andere Künstlerinnen und Künstler seinem Werk, dem Werk von Nick Drake, auf einer neuen Kompilation The Endless Colored Ways, The Songs of Nick Drake heißt die. Und mit dabei sind unter anderem diese beiden hier, John Parrish und Aldous Harding. Und Aldous Harding, Three Hours, aus der Feder von Nick Drake, hier mit einem krautigen Rhythmus, den man sich eigentlich ganz gut auch Three Hours Long, drei Stunden lang, vorstellen könnte. Der Track kommt von einer Kompilation zu Ehren von Nick Drake, der im Juni 75 geworden wäre. The Endless Colored Ways, The Songs of Nick Drake, so ist der Name dieser Kompilation für Nick Drake, mit 23 seiner Songs interpretiert von 32 anderen KünstlerInnen. Manche ahmen dabei Nick Drake erschreckend akkurat nach, andere Songs klingen tatsächlich ganz anders, zum Beispiel auch elektronischer. Von Stick in the Wheel, die Interpretation des Stückes Parasite zum Beispiel. Die Stimme von Nicola Keery, die den Text von Nick Drake singt, wird da mittels elektronischer Software bearbeitet. Der Song flickert vor sich hin, also ganz anders als wie die Musik bei Drake entstanden ist. Wir hören Parasite von Stick in the Wheel. I'm seeing the light in a station. Yeah. Parasite, der Parasit. Nick Drake mit einem düsteren Song von seinem Album Pink Moon. Düster wird es vor allem noch in der Interpretation von Stick in the Wheel. Ihr hört die Sendung Eintopf aus Gold auf Byte FM. Heute zum Thema Cool und jetzt mit Brad Mobile und Cool Schmul. Alison Wolff, Molly Newman und Aaron Smith, die haben 1991 Brad Mobile gegründet, eine der ersten Riot Girl Bands, 1991 gegründet in Olympia im US-Bundesstaat Washington. Seit 2003 nicht mehr aktiv, aber dieses Jahr haben sie einen ersten neuen Auftritt angekündigt, 20 Jahre nachdem sie das letzte Mal zusammen gespielt haben. Cool Schmool hieß dieser Song, 30 Jahre alt geworden ist der vor kurzem. Ganz neu ist der nächste Song. Er kommt von einer Band, deren Mitglieder gerade mal Teenager sind, die aber zutiefst in der Tradition der 90er Jahre Riot Girls steht. Gerade mal 13 ist die Drummerin dieser Band gerade geworden. Am 15. August ist sie 13 geworden. Mila Della Garza, die Drummerin dieser Band. The Linda Lindas, die älteste Musikerin darin, ist 19, also zwischen 12 und 19 sind die vier Musikerinnen dieser Band. Ganz klar inspiriert von der Riot Girl Bewegung Anfang der 90er in den USA, machen sie ihre ganz eigene Version von Power Pop oder Punk Pop. Von Riot Girl nicht uninspiriert ist auch die Sängerin der nächsten Band, auch wenn man das vielleicht nicht immer so hört wie die Inspiration aus anderen Punk-Strömungen, hier bei Anja Kasten, der Sängerin von Erregung, öffentlicher Erregung. Wenn du kommst. alleine sind, doch dich zu teilen. Heiße Liebe, sanfter Engel, Erregung öffentlicher Erregung waren das. Musik von ihrem neuen Album Speisekammer des Weltendes, das diese Woche erscheint. Ein neues Album, auf dem sich einige Songs tatsächlich ums Essen drehen. Das ist, glaube ich, schon ein Liebesakt, bekocht zu werden. Ja, oder gerne. Ich glaube, mit manchen Menschen kann man gut zusammen essen auch und mit anderen nicht. Und ich würde sagen, das ist essentiell, um vielleicht, ja, um menschennah sein zu können, dass man das aushält. Ja, Essen und der Mensch, also ich meine, das ist, finde ich, auch eine der größten kulturellen Errungenschaften. Kochen und Essen schaffen und verschiedene Zutaten. Ich finde es immer wieder abgefahren. Das war die Sängerin Anja Kasten, die Sängerin von Erregung, öffentlicher Erregung, zusammen mit Laurenz Bauer, der Bass spielt bei Erregung, öffentlicher Erregung, hatte ich sie vor kurzem im Studio und da hört ihr bald einiges draus aus diesem Interview. Gesprochen haben wir unter anderem über den gerade gehörten Song Heiße Liebe, sanfter Engel, ein Liebeslied ans Speiseeis und an den sanften Engel, ein Mischgetränk aus O-Saft und Vanilleeis. Es ist das Beste. Hast du es mal probiert? Es klingt furchtbar, es ist aber das Beste. Wirklich? Ja, es ist so gut. Findest du nicht? Ich habe es, glaube ich, noch nie probiert. Einfach. Ja, müsst ihr mal probieren. Ja, okay. Alle mal sanften Engel probieren. Red uns Anja Kasten also. Anja Kasten, Sängerin von Erregung, öffentlicher Erregung. Und ihr Lied, das sie über den sanften Engel gemacht hat, das hat mich dabei auch an dieses hier erinnert. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. We All Scream for Ice Cream, ein Novelty-Song aus den 20er Jahren, geschrieben von Howard Johnson im Original, interpretiert von so einigen Bands. Auch Lou Reed hat sich diesen Song mal zum Vorbild genommen für dieses Stück hier. When I was a young man, no bigger than this. A chocolate egg cream was not too near this. Some of you bet chocolate syrup, seltzer water mixed with milk. Stir it up until you hit it fro, taste it just like syrup. You scream, I steam, we all want it cream. Set the Twilight Reeling 1995. Auf diesem Album singt Lou Reed über sein liebstes Eismischgetränk, Egg Cream. We all want egg cream, singt er. Zu Deutsch Eiersahne. So übersetzt es Wikipedia. Mehr schlecht als recht, denn mit Eiern und Sahne hat dieses Getränk überhaupt nichts zu tun. Drin sind Milch, Mineralwasser und Schokoladensirup und das war sehr populär in New Yorker Eisdielen in den 50er Jahren. An diesen Song musste ich denken, als ich mit der Band Erregung öffentlicher Erregung über ihr neues Album gesprochen habe und darüber, was sie so gerne essen und warum. Genau um dieses Thema geht es das nächste Mal bei Ein Topf aus Gold auf Byte FM, dann mit sehr vielen Songs aus dem neuen Album von Erregung öffentlicher Erregung, Speisekammer des Weltendes. Cool war das Thema dieser heutigen Sendung hier bei Byte FM und da geht es raus mit einem der jetzt schon coolsten Songs dieses Jahres. Der kommt von Rogan Murphy. Cuckool heißt er. Ein Song übers Verliebtsein und ein bisschen neben sich stehen. Cooing singt Rogan Murphy immer wieder darin. Gurren. Vielen Dank fürs Zuhören heute hier in Ein Topf aus Gold für heute. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe in genau 4 Wochen. Viel Spaß mit dem weiteren Programm von Byte FM, sagt Diviam Hoffmann. Around. Ooh, cool. Hallo, hier ist Philipp von Erregung, öffentliche Erregung und ihr hört Byte FM. Ich mach die Augen auf, ich fühl die Einsamkeit der ersten Stunde. Ich hab geträumt von dir, doch dann hab ich's vergessen. Ich mach die Augen wieder zu, ich scheu das erste Licht des Tages. Ich kann jetzt noch nichts essen, ich hab keinen Bock auf Frühstück. Sag, wie trinkst du deine Zigaretten? Ich nehm den Löffel Zucker rein. Ich kann jetzt noch nichts essen, ich hab keinen Bock auf Frühstück. Im Traum sind meine Worte Zufall. Byte FM. In eigener Sache. Hallo, ich bin Götz Bühler. Byte FM ist moderiertes Musikradio, finanziert von euch, den Hörerinnen und Hörern. Wir bekommen keine Gebühren. Bei Byte FM gibt es keine Werbespots. Wenn euch Byte FM gefällt und ihr uns regelmäßig hört, unterstützt uns. Werdet Freund oder Freundin von Byte FM und tragt dazu bei, dass Byte FM senden kann. Anmelden auf der Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Vielen Dank.